Ich hab ne reife süße Puppe jüngst kennengelernt in einer Bar. Weil ich auf solche Puppen hoffe, nahm sie gefangen mich ganz und gar. Ihr Nest ging klein, der Busen herrlich, jawohl verlassen sie sich drauf. Bewegt sie sich nur etwas spärlich, platzt hinten gleich die Bluse auf. Als riesig aufmerksamer Mann, seh ich sie deshalb immer. Na, Paula, mach die Bluse zu, du bist doch sonst so nett. Man sieht ja deinen zarten Zeng, sogar was vom Korsett. Ach, Paula, mach die Bluse zu, bleib sitzen, wo du sitzt. Drum steh nicht auf, oh Paula, du, denn jeder sieht es blick. Der Brustumfang bei meiner Süßin nimmt täglich zu und zwar enorm. Ich könnte darüber fast verdrießen, denn sie ist fürchterlich in Form. Es nützt kein Sport, kein Laufen, Springen, die Korpulenz, die bleibt dabei. Worum wir zum Hippodrome gingen, ich dachte, es hilft die Reiterei. Als auf dem Pferd vor mir las, rief ich auf einmal, was ist das? Ach, Paula, mach die Bluse zu, du bist doch sonst so nett. Man sieht ja deinen zarten Zeng, sogar was vom Korsett. Ach, Paula, mach die Bluse zu, ich werf mal meiner treu. Es dauert gar nicht lange mehr, dann werden wir Pferde scheu. Um ihr eine Freude mal zu machen, da sie mir teuer lieb und wehr, ging ich mit ihr etwas zum Lachen zu einem Sinfoniekonzert. Sie zog sich an die feinste Robe, die vorn und hinten dekolliert, sah reizend aus zu ihrem Lobe, doch ist uns ulkiges Passier. Als Infarkt hätt man unser Blick, dankt man vom Rand fast wie verrückt. Ah, Paula, mach die Bluse zu, du bist doch sonst so nett. Man sieht ja deinen zarten Zeng, sogar was vom Korsett. Ach, Paula, mach die Bluse zu, du schon das ganze Haus. Dass du so offenherzig bist, das hält ja keiner aus.